Laut Meldung der südkoreanischen Internetzeitung Tongilus verlangte am 6. Dezember die Büro Solidarität für die Änderung des ungleichen administrativen Vertrages in Südkorea vom Ministerium für Umwelt die Veröffentlichung des Ergebnisses der Untersuchung über die Verschmutzung der US-Militärbasen.